Manchmal sind es auch die höheren CO2-Konzentrationen, die einer Art zusetzen. Das gilt etwa für den australischen Koalabären, der in Gefahr ist, weil er fast ausschließlich Eukalyptusblätter frisst. Deren Nährwert sinkt mit steigenden Kohlendioxidwerten und dadurch leiden die flauschigen Beuteltiere womöglich schon bald an Unterernährung. Gefahr droht ihnen noch von anderer Seite, nämlich durch Buschfeuer, deren Zahl aufgrund des Klimawandels bereits deutlich zugenommen hat. Besonders dramatisch waren sie in Australien 2019-2020, wo man mittlerweile vom Black Summer spricht. Ihnen sind Millionen Säugetiere, Vögel, Frösche und Amphibien zum Opfer gefallen. Schätzungen zufolge haben die Buschfeuer 60.000 Koalas beeinträchtigt. Sie wurden getötet, verletzt, litten Hunger oder verloren ihr Habitat. Der WWF nimmt an, dass es nur noch 500.000 wildlebende Koalas gibt. Die Australian Koala Foundation fürchtet, dass es um deren Bestand sogar noch deutlich schlimmer stehen könnte. Sie geht von nur noch 60.000 Tieren aus. Im Jahr 2016 wurden die Koalas deshalb auf die rote Liste bedrohter Arten gesetzt. Im Bericht des Weltklimarats aus dem Jahr 2022 heißt es entsprechend: Schon die bisherige Erderwärmung berge ein erhebliches Risiko, Kernrisiko, dass Biodiversität schwinde und Ökosysteme geschädigt oder verändert würden. Jede weitere Erhöhung der globalen Temperaturen werde dieses Risiko mit sehr großer Sicherheit weiter steigern. Landen wir am Ende bei 1,5 Grad, wonach derzeit nichts aussieht, wären zwischen 3 und 14% aller untersuchten Arten an Land sehr ernsthaft vom Aussterben bedroht. Bei 3 Grad, worauf wir ohne eine drastische Wende in Sachen Klimaschutz derzeit zusteuern, beträfe das bis nahezu 30% aller terrestrischen Arten, bei 4 Grad bis fast 40%. Man muss keine Hellseherin sein, um zu wissen, dass die Welt dann im ganz wörtlichen Sinne anders aussehen würde. In den Ozeanen fiele der Verlust diesen Angaben zufolge etwas geringer aus, veränderte aber auch dort die Bestände. Der Klimawandel geht an der Natur also definitiv nicht spurlos vorüber. Allerdings werden die tiefsten Spuren erst in der Zukunft sichtbar.